wieder Loder, ja, und glatt den Kopf verdreht. Jee, jee, Mama, was die alles kann, die zieht genau wie ein Magnet die Männerherzen an. Jee, jee, Mama, was die alles macht, erst macht sie uns total verrückt, dann sagt sie gute Nacht. Die Juliska aus Budapest, das ist ein Bier, die hol ich mir fest. Und trink mit ihr so laut, okay, bis sie sich mal küssen lässt. Kuska ist weit, das ist Juliskas Leid. Dort hat sie gefühlt, was prima spielt, mit Künstlerhand im schönen Ungarland. Ich kann's verstehen, Ungarn muss man sehen, wenn ich mit ihr erst ganz glücklich bin, fahren wir mal hin. Juliska aus Budapest, das ist ein Bier, die hol ich mir fest und trink so lang mit ihr Tokaja, bis sie sich mal küssen lässt. Jai!